Shakespeare oder Einstein, bin ich Picasso oder Bach. Doch eins kannst du mir glauben, ich vermiss dich jede Nacht. Was hab ich nur mit uns gemacht? Warum bist du nicht bei mir? Hab ich selbst um den Verstand gebracht? Wo bist du? Ich vermiss dich wie die Hölle. Hey, du fehlst mir hier total. Ich vermiss dich wie die Hölle. Jeder Tag ist eine Qual. Ob nun Shakespeare oder Goethe, die sind mir doch scheißegal. Denn ich vermiss dich wie die Hölle. So total. Jetzt sitz ich hier und mein Kopf ist leer, nichts ist mehr homogen. Hab die Schnauze voll von dieser Achterbahn, ich muss dich wiedersehen. Was hab ich nur mit uns gemacht? Warum bist du nicht bei mir? Hab ich selbst um den Verstand gebracht? Wo bist du? Ich vermiss dich wie die Hölle. Hey, du fehlst mir hier total. Ich vermiss dich wie die Hölle. Jeder Tag ist eine Qual. Ob nun Shakespeare oder Goethe, die sind mir doch scheißegal. Denn ich vermiss dich wie die Hölle. So total. Ich vermiss dich wie die Hölle. Hey, du fehlst mir hier total. Ich vermiss dich wie die Hölle. Jeder Tag ist eine Qual. Ob Shakespeare oder Goethe, die sind mir doch scheißegal, denn ich vermiss dich wie die Hölle und du fehlst mir so tot.